In diesen herrlichen Tagen, in diesen Zeiten wie Mandelschaum, wo jeder Atemzug nach Honig schmeckt und süßen Gewürzen, da lasst uns den Tod in den knochigen Arsch ficken, bei einem Glas Wermut mit einem Tropfen Granatapfelsaft.